Father, bless these words, I pray. Vater, bitte segne diese Worte, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I'd like to speak about compassion one more time. Ich möchte noch einmal sprechen über dieses Mitgefühl. I'd like to speak about God's compassion toward us. Über Gottes herzliches Erbarmen uns gegenüber. And I'd like to show you a couple verses in Hebrews. Ich möchte ein paar Verse zeigen im Hebräerbrief. Starting with verse 17. Wir beginnen mit Vers 17. Hebrews chapter 2 verse 17. Hebräer Kapitel 2 Vers 17. This is in the New American New International Version. Im Englischen in der NIV. And Father, I pray that you bless these words. Bitte Vater, segne diese Worte. To our hearts. Hinein in unsere Herzen. Okay, therefore it was necessary for him, Jesus, to be made in every respect like us. Daher musste er, und das ist Jesus, in allem den Brüdern gleich werden. His brothers and sisters. Uns, seinen Brüdern und Schwestern. So that he could be our merciful and faithful high priest. Auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte. Before God. Vor Gott. Then he could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Um die Sünden des Volkes zu sühnen, das heißt wegzunehmen. That word merciful there is not the normal word for mercy. It's another word that means more like sympathy or pity. Das Wort für barmherzig ist nicht das normale Wort für barmherzig, sondern es ist eher ein Wort für Mitgefühl, Mitleid. So he had to be made exactly like us. Er musste also genauso wie wir praktisch beschaffen sein, so that he could be a sympathetic, auf dass er eben dieses Mitleid haben könnte. And a faithful high priest. Ein hoher Priester, der Mitleid mit uns hat und auch treu ist. So that he could really feel what we feel. Das würde nur gehen, wenn er wirklich fühlen würde, was wir auch fühlen. Let me go to verse 18. Vers 18. Since he himself has gone through suffering and testing, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, he is able to help us when we are being tested. Vermag er denen, das heißt uns zu helfen, die wir versucht werden. Remember, compassion is feeling someone's pain. Habt ihr euch erinnert? Mitgefühl bedeutet, dass man den Schmerz einer Person, das Leid auch mitfühlt and doing something about it. Und dann auch daraufhin handelt. So Jesus himself had to identify with us and go through everything that we go through. Also er hätte sich mit uns identifizieren müssen, indem er dann auch durch alles durchgegangen ist, wo wir durchgegangen sind. Now we skip to chapter 4. Gehen wir weiter zu Kapitel 4. Verse 15. Vers 15. We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. And that Greek word is sympatheo. Und das Wort im Griechischen sympathio. Yeah. So we do not have a priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. But we have one who has been tempted in every area. Sondern einen, der in allem versucht worden ist. Just as we are, yet without sin. In gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. I've often thought of this verse. Ich habe oftmals über diesen Vers nachgedacht. And this verse is the subject of theological debates. Und dieser Vers ist auch Gegenstand vieler theologischer Debatten. Because many translations say that Jesus was like in the Elberfelder, it uses the word versucht, right? Tempted. Also viele denken so, wie es in der Elberfelder auch übersetzt ist, dass er versucht worden ist. And also in the NIV. Und so finden wir es auch in der NIV im Englischen. We have one who has been tempted in every way, yet without sin. Dass wir es mit jemandem zu tun haben, der versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, so, doch ohne Sünde. Could I say this? Well, was Jesus tempted with drugs? Wurde Jesus mit Drogen versucht? Does the Lord really identify with all of my weaknesses? Identifiziert sich der Herr wirklich mit all meinen Schwächen? Did Jesus ever want to get drunk? Wollte Jesus jemals auch sich einfach betrinken? Or just kill somebody? Oder vielleicht jemanden umbringen? Strangle somebody? Jemanden erhängen? Did he ever can he identify with jealousy? Konnte er sich identifizieren mit Eifersucht? And my pride? Meinem Stolz? My arrogance. Meine Arroganz. My selfishness. Meine Selbstsucht. Was Jesus tempted in these areas? Wurde Jesus versucht in diesen Dingen? So that when Jesus was on the cross and he said, "It's finished." So dass als Jesus dann am Kreuz hing und er sagte, es ist vollbracht. Was he really saying? Hat er da wirklich gesagt? Wow. Mann, Wahnsinn. I'm glad this is over. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. It is so difficult not sinning. Es ist so schwierig, nicht zu sündigen. And was there a chance? Und wäre da die Möglichkeit gewesen, that he would be surprised? Dass er überrascht worden wäre. And the father would say, und der Vater würde sagen, I'm sorry, son. Tut mir leid, mein Sohn. But you did sin. Da hast du doch gesündigt. And the world is lost. Jetzt ist die Welt verloren gegangen. No, nein! It's not possible. Nicht möglich. I don't think, I don't remember. Ich kann mich nicht dran erinnern. I'll tell you when. When you were 12 years old in school, remember? Schau mal, als du 12 Jahre alt warst in der Schule. Ja, ja, ja, ich erinnere mich. Do you remember when those kids got mad at you? Als diese Kinder da so wütend and auf dich waren. They were making fun of you and inside you said, you idiot. Die haben Spaß mit dir getrieben und innen drin hast du gesagt, ihr Idiot. The whole world is lost. You sinned once. Die ganze Welt ist verloren gegangen. Du hast das eine Mal gesündigt. Was that possible? Ist das möglich? Is that what Jesus was saying? It's finished. Ist das, was Jesus gesagt hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht? Thank God, I don't have to be tempted with sin anymore. Gott sei Dank, ich muss nicht mehr mit der Sünde versucht werden. Man, that was hard. Das war echt schwer. Now I know what they're going through. Jetzt weiß ich, was sie da durchmachen. Wow, do they have it tough? Mann, ist das hart für die? Is that the way it was? Ist das die Art und Weise, wie das war? Not according to the scripture. Nein. Nicht so gemäß der Schrift. Jesus was tempted in Matthew chapter 4. Jesus war versucht in Matthäus Kapitel 4. The Spirit of God led him into the wilderness. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. To be tempted by the devil. Um dort vom Teufel versucht zu werden. And the devil came to him and said. Und der Teufel kam auf ihn zu und sagte. Ooh, you're hungry. Du bist hungrig. If you are the son of God, make some bread out of these stones. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch diese Steine zu Brot. That word "if" is not questioning whether he's the son of God. Und die Art und Weise, wie das Wort "wenn" ausgedrückt ist im Griechischen, das stellt nicht in Frage, ob er der Sohn Gottes ist. It actually better is translated "since." Besser wäre übersetzt: Da, Judah, da, since, Judah, der Sohn you're Gottes the son of God, since we both know you're the son of God, da wir beide wissen, du bist der Sohn Gottes. I've seen you in heaven and everything. I know who you are. Ich habe dich ja bereits im Himmel gesehen. Ich weiß, wer du bist. You know who you are. Und du weißt, wer du bist. But now you're down in this human body. And, aber da du jetzt hier bist, hier in diesem menschlichen Leib, I don't know what you're trying to prove. Ich weiß nicht, was du da versuchst. Becoming one of these people. Indem du versuchst, einer von ihnen zu werden. Who all belong to me anyway, and die ja meine sind. So you're down here, and jetzt bist du hier, ja? You're doing this fasting thing. Und dieses Fasten da, was soll das? Well, since you're the son of God. Und da du ja der Sohn Gottes bist. We both know how powerful dass you are. Wir beide wissen deine Macht. And you're hungry, and und vielleicht hast du auch ein bisschen Hunger. Make yourself some bread. Wie wäre es, wenn du ein bisschen Brot machst aus diesen Steinen? He was tempting him. Er versuchte ihn. To satisfy himself. Um da selbst Befriedigung zu erlangen. To meet his own need. Um sein eigenes Bedürfnis zu füllen. The temptation was to try to get him to do something independent of his father. Die Versuchung bestand darin, dass er ihn dazu bringen wollte, dass er etwas tun würde außerhalb des Willens des Vaters. His response was, weil seine Reaktion war, man doesn't live by bread alone, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, but he lives by every word that comes from the mouth of God. Er lebt von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorkommt. Ooh, wow, oh. That's quite impressive. Na, das ist aber beeindruckend. So you are a person who lives by every word of God. Du bist also einer, der nach jedem Wort Gottes lebt. Impressive. Sehr beeindruckend. Ich bin so beeindruckt. Well, let me take you somewhere. Vielleicht nehme ich dich eben einmal mit. He took him to the top of the temple. Er nahm ihn mit auf die Zinne des Tempels. Look down, Son of God. Sohn Gottes, schau mal runter. The scripture that you so enjoy obeying. Diese Schrift, die du ja so genießt in deinem Gehorsam. Says if you jump. Die sagt, wenn du nur springst. The angels will catch you. Die Engel werden dich auffangen. So obey the word, Son of God. Sohn Gottes, gehorche dem Wort. Jesus comes back and says, you shall not tempt the Lord your God. Jesus wendet sich um und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Impressive. Sehr beeindruckend. You really know the word. Du kennst wohl das Wort. You seem to have not forgotten what you knew when you were in eternity. Vielleicht hast du nicht vergessen, was du wusstest damals noch im Himmel, ja? So he takes him one more place. Und noch einen Ort nimmt ihn. And he shows him the kingdoms of the earth. Und von dort zeigt ihn all die Reiche dieser Welt. You know, all this belongs to me, right? Du weißt ja, all dieses ist meins hier. I am the God of this world. Ich bin der Gott dieser Welt. They follow me. Sie folgen ja mir. They do everything I say. Sie tun ja alles, was and ich my sage. Spirit works in all of them. Und mein Geist wirkt in allen von ihnen. And I'm getting the picture that you are here to take back your kingdom. Und irgendwie habe ich den Eindruck, du bist vielleicht hier, um mein Reich zu nehmen. It's what John the Baptist has been talking about, right? Johannes der Täufer, der hat doch gesagt, kingdom is nigh, the kingdom is here. Das Reich, kingdom, es ist nah, das so, Reich ist nah, hat er look, gesagt. Why don't you just bow down? Wie wäre es, wenn du, schau, es geht ganz einfach. Just one time. Nur einmal niederbeugen. And in the Greek ja? It says just one time. Just bow down once. Nur, schau, einmal so. And I give it all to you. Und es ist deins. The whole thing. Alles, deins. You're here to get your kingdom back? Just bow down once. Da hast du es dann. Dein Reich zurück. Schau. Einmal you can beugen. Have the whole thing. Alles, kannst alles haben. Some kind of a shortcut. Kleine Abkürzung, komm, schau. Always to do something independent of his father. Der Teufel hat mir versucht, ihm dahin zu bringen, dass er irgendetwas unabhängig vom Vater macht. But here's the question, and this is a theological debate. Aber hier kommt jetzt die Frage, und darüber gibt es theologische Debatten. Was it even possible for Jesus to do something independent of his father? War es überhaupt möglich, dass Jesus etwas unabhängig vom Vater getan hätte? God the Father and God the Son. Gott der Vater und Gott der Sohn. And God the Holy Spirit. Und Gott der Heilige Geist. Are inseparable. Sie sind untrennbar. Now follow me with this thinking. Folgt mir diesen Gedanken. In a very, very real sense. In einer ganz, ganz realen Weise. It was not even possible for Jesus to sin. War es nicht einmal möglich für Jesus zu sündigen? He was God in the flesh. Denn er war ja Gott im Fleisch. And yet the devil tempted him. Und doch hat der Teufel ihn versucht. But did he tempt him? Aber hat ihn versucht? Because he really understood. Weil er es wirklich verstanden hat? Could Jesus have sinned? Hätte Jesus sündigen können? The only way you can answer that is, die einzige Art und Weise, wie du das beantworten kannst, ist, he could and then he could not. Er hätte können und doch ganz überhaupt it's like, nicht. It's this incredible mystery. Es ist dieses unglaubliche Geheimnis. If Jesus could sin while he was on earth, wenn Jesus hätte sündigen können, während er hier auf Erden war, what's to keep him from sinning once we're in heaven? Was wird davon abhalten, zu sündigen, wenn wir im Himmel sind? What's to keep the Holy Spirit from sinning against the Father right now? Was soll dem Heiligen Geist davon abhalten, gegen den Vater zu sündigen, vielleicht gerade jetzt? God cannot be tempted. Gott kann nicht versucht God werden. Is God. Gott ist so, Gott. In a very real sense, Jesus was the English word impeccable. In einer ganz realen Weise war einfach Jesus unfehlbar. He was untouchable. Er war unberührbar. And the Holy Spirit led him into the wilderness to confront the devil. Und der Teufel hat ihn, also der Heilige Geist, Entschuldigung, hat ihn in die Wüste geführt, um ihn mit dem Teufel zu konfrontieren. As a declaration of war. Als eine Kriegserklärung. And Jesus was not like thinking about these things like, man, I'm so hungry. Und Jesus hat nicht gedacht, oh, ich bin so hungrig. I don't know how Moses did it. Ich weiß nicht, wie der Mose das gemacht hat. I'm having a difficult time here. Mann, das ist echt schwierig hier. Make the bread and stones into bread. Stein in Brot machen, ja? Did I hear something? Was hat er gesagt? Did I hear? Make the stones into bread. Mach die Steine zu Brot. stones into bread. Steine zu Brot. That could be such a wonderful loaf of bread. Das könnte so ein schöner Leibbrot sein. This must be the devil. Das ist wohl der Teufel. Get behind me. I don't really want that bread. I don't really want butter and bread. No. Herr, ich möchte nicht wirklich Brot und No. Haben. No. Nein. No. Nein. I'm the son of God. No. Nein, ich bin doch Get behind Gottes. Me. Hinter mich. Flee. Weg mit dir. Oh, that was close. Oh, das war schon so nah dran. I almost lost the whole world. Und dann die ganze Welt, was da passiert wäre. Was it like that? War es so? Or was Jesus so unbelievably in authority? Und hat er Jesus einfach so unglaubliche Autorität, untouchable, unberührbar, in fellowship with his father, in seiner Gemeinschaft mit get dem Vater. Behind me. Hinter mich. What is this? Wer bist du? What do you think I am? You are shooting a spitball. You know what a spitball is? Okay, das ist wie als wenn es nur ein Pusteröhrchen wäre, was mich you know hier anbläst. What a spitball is? You know what a straw is when you're a kid? You put a piece of paper in it, go. Wie bei den Kindern so mit so einem Strohhalm und so ein kleiner Papierball like drin. You're 7 years old and you like a girl in the class and you make a little spitball and you put it in the straw. 7 Jahre alt bist du, magst ein Mädchen in der Klasse. And it lands in her hair and she's like, in ihrem Haar. Who did that? Wer war das? These temptations from the devil. Diese Versuchung vom Teufel. Do you know what an aircraft carrier is? Wisst ihr, was ein Flugzeugträger ist? You know what that is? Ein Flugzeugträger. For the devil to tempt Jesus. Den Teufel, da Jesus zu versuchen. It's like walking up to an aircraft carrier. Wäre, wenn er da zu einem Flugzeugträger kommt. Mit einem Strohhalm und versucht so. Take that. Da, nimm das. Take that, son of God. Nimm das, Sohn Gottes. Sink, oh aircraft carrier. Jetzt sinke aber. How come you're not sinking? Warum sinkst du nicht? Jesus was so unbelievably impeccable. Jesus war einfach so unglaublich unberührbar, makellos. And if that's true, then how can he identify with us? Aber wenn das wahr ist, wie kann er sich mit uns identifizieren? How can he sympathize with us? Wie kann er mit uns Mitleid haben? Does he really know what it's like to be tempted to drink? Weißt du denn wirklich überhaupt, was es bedeutet, da versucht zu sein, zu trinken? Hey Matthew, you guys. Hey Matthäus, wie geht's euch? You guys like to drink, huh? Er mag mal ganz gerne einen trinken, ja? You know, I've been thinking about it, but I can't. Ich habe dran gedacht, aber irgendwie geht's nicht. You know, I'm the son of God, I gotta save the world. Ich bin der Sohn Gottes, ich muss die Welt retten, geht nicht. And you're getting married, huh? Und wirst du bald heiraten? I wonder what it's like. Ich frage mich, wie you das I mean, so ist. You know what I mean? Like to also, was so schaut relations with a girl and stuff like that. Also mit den Frauen, like mit den Mädchen this, so. Und da denke ich öfters manchmal, so dränge ich schon dran. I gotta save the world. Aber ich muss oh, ja die Welt man, retten. It's a bummer being a son of God sometimes. So ein Mist, so ein Gottes muss man sein. I can't wait till this is finished. Ich kann gar nicht warten, bis das vorbei ist hier. I can say it's done. Ich sagen kann, jetzt ist Schluss hier. It wasn't like that. So war es nicht. Jesus walked the face of the earth as a conqueror. Jesus ging auf der Erde als Eroberer. Full authority. Mit voller Autorität. Er war unangreifbar. And yet, how can he sympathize with everything we go through? Und doch, wie kann er da Mitleid haben mit all dem, was wir da durchmachen? Do you know how? Wisst ihr, wie? Because there's core issues below everything we go through. Da gibt es Dinge, die sind einfach der Kern und die Wurzel von all dem, was wir da durchmachen. Can Jesus sympathize with someone who has displaced anger and jealousy and all this nonsense? Kann Jesus sich also Mitleid haben, empfinden mit jemandem, der da deplatzierten Zorn hat und all diese Dinge? He can identify with the core issues that are below it. Er kann sich identifizieren mit diesen Wurzeln, mit dem Kern der Sache, die da unter der Oberfläche sind. Can the Lord identify with pride? Kann der Herr sich identifizieren und Stolz verstehen? Yeah, I had a trouble with pride one time. Ich habe mal ein Problem gehabt mit Stolz. I mean, the Father was telling me to do it, and I thought, what do you? Come on, I'm God. Der Vater hat mir gesagt, schau mal, das ist I'm do bin that. Auch Gott. Ich I mean, we machen. Had a big fight about the cross, but then dann hatten wir eine echte Diskussion über das Kreuz. Why don't you go to the cross? Why am I going to the cross? Warum gehst du nicht ans Kreuz? Why don't I stay up here? Na, warum bin Wait ich a minute, oben? The Holy Spirit, you never do anything. You go to the cross. Du machst gar nichts. Schau mal, vielleicht könntest What du. What am I going to the cross for? Warum soll ich zum Kreuz gehen? All right, I'm sorry. Okay. I repent. I go to the cross. Entschuldigung, tut mir leid. It wasn't like that. So war es nicht. But there's core issues. Aber es gibt da im Kern doch Themen. Think of this one. Wie ist damit? Why do we do what we do? Warum machen wir die Dinge, Why die wir do we tun? Commit the sin? Warum begehen wir Sünden? Why do people leave their spouses? Warum verlassen Ehepartner ihren anderen Ehepartner? Leave their families. Oder lassen ihre Familien zurück? A lot of reasons, but there's a few. Es gibt viele Gründe, aber doch einige. Have you ever felt abandoned? Hast du dich jemals irgendwie verlassen gefühlt? By your spouse? Von deinem Partner? Even while you're married? Während du noch verheiratet warst? How about rejection by your children? Wie ist das mit Ablehnung von deinen Kindern? Have you ever felt that? Hast du das jemals erlebt? Have you ever felt humiliated? Hast du jemals erlebt, dass du wirklich gedemütigt wurdest? How about despised? Wie ist es mit verachtet? How about betrayed? Verraten. These are like issues below, way down there. Das sind die Dinge, die da einfach drunter liegen. That drive us. Die uns da treiben. To meet our own needs. Dass wir losgehen und versuchen, unsere eigenen Bedürfnisse selbst zu erfüllen. To tempt God. Gott versuchen zu versuchen. To take a shortcut. Versuchen, eine Abkürzung zu nehmen. Things that hit Jesus like spitballs. Dinge, die Jesus einfach nur getroffen haben, wie dieses Strohhalm. Because of the underlying issues in our life. Das sind Dinge, die liegen einfach darunter in unserem Leben. We sin. Wir sündigen. Deswegen. We get angry. We're jealous. Wir werden zornig. Werden eifersüchtig. But below the jealousy. Aber was liegt darunter? Was ist die Wurzel? Is loneliness. Die Wurzel kann sein Einsamkeit. Do you think Jesus knows anything about loneliness? Wenn er darüber nachdenkt, ist nicht so, dass Jesus denkt, dass er nichts weiß über Einsamkeit? Physical pain. Oder körperlichen Schmerz? Do you think he knows anything about physical pain? Denkst du, er weiß da gar nichts drüber, über körperlichen Schmerz? You know what? Other people were crucified. Naja, andere wurden auch gekreuzigt. Jesus was not the only one who got crucified. Jesus war nicht der Einzige, der auch da gekreuzigt wurde. Okay, but listen to this. Aber klar, Moment, hör dir mal das an. The sin nature. Die Sündennatur. Somehow makes it less painful. Macht es weniger schmerzhaft. And if that's true, this is my own conclusion. Und wenn das stimmt, jetzt kommt mein eigener Gedankenschluss. Jesus was sinless. Jesus war doch sinnlos, als er ans Kreuz ging. And I believe that the sin nature deadens pain. Ich glaube, dass die Sündennatur irgendwie auch den Schmerz irgendwie betäubt oder abtöten kann. Someone who's really bitter, really, they're just bitter and angry. Wenn du zum Beispiel jemanden kennst, der wirklich total verbittert ist und so immer wütend und zornig. Und dann schneiden sie sich einfach. And it's like the pain is deadened somehow. They can just hurt themselves. Irgendwie spüren sie diesen Schmerz nicht mehr. Could you imagine Jesus was totally sinless? Aber denkt einmal, Jesus war völlig sinnlos. And what pain meant to him. Und was würde dann einfach Schmerz für ihn bedeuten? Er hat es nie so erlebt. Jesus experienced pain to a degree that no human being has ever experienced. Aber dann hat er einen Schmerz erlebt in einem Ausmaß, wie es kein anderer Mensch je erlebt hat. He experienced rejection deeper than any human being ever experienced. Er hat Ablehnung erlebt, die einfach viel tiefer und viel stärker war als alles, was jeder Mensch irgendwie erlebt hat. When he hung on that cross, als er am Kreuz hing, he experienced abandonment deeper than any human being has ever experienced it. Hat er Verlassenheit erfahren und das im viel tieferen Ausmaß als je ein anderer Mensch es erfahren hat. It says that he came to his own. Er kam zu den Seinen. The people he created. Das waren doch die Menschen, die er geschaffen hatte. The nation he put together. Die Nation, die er sich versammelt hatte. And they crucified him. Und genau, sie haben ihn gekreuzigt. Crucify him, crucify him. Kreuzige ihn, riefen Could sie. You imagine how it felt, könnt ihr euch vorstellen, wie sich das angefühlt hat, Pilate, als er stand neben Pilatus. And Pilate said, What shall we do with him? Was sollen wir mit ihm tun? Crucify him. Kreuzige ihn! Thank you. Axel was just touched by the Holy Spirit. I'm sorry. No. Now he's standing there. Er steht da. And then Pilate tries to get him out of it. Und Pilatus versucht ihn irgendwie da aus der Situation zu retten. And he offers the crowd Barabbas. Und er bietet der Volksmenge den Barabbas an. Can you imagine the pain in his heart? Könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Schmerz in seinem Herzen da gerade stattfand? When Pilate said, "Who shall I release, Jesus of Nazareth or Barabbas?" Wen soll ich euch da freigeben, Jesus von Nazareth oder den Barabbas? And the crowd says, "Barabbas." Und die Volksmenge ruft Barabbas. Could you imagine the sense of rejection? Könnt ihr euch vorstellen, einfach was da ihnen vorging, diese Ablehnung, pain, einfach dieses emotionale Leid, dieser Schmerz the, in dem Moment, all, the abuse. All dieser Missbrauch gegen ihn. So I'll just close with this. There's nothing that we experience in our sin. Es gibt nichts, was wir da erleben in unserem Sündigen or our pain, oder in unserem Leid, that Jesus has not experienced. Was Jesus nicht erlebt hat. We could even say, well, he doesn't know what it's like to feel the guilt of sin. Wir könnten sagen, na ja, er kennt ja nicht das Leid, was das ausmacht, Schuld zu haben. And yet, aber he carried the sin of the whole world. Er hat doch die Schuld der ganzen Welt getragen. On himself. Er hat sich selbst aufgeladen. No one even comes close to that. Und niemand kommt ansatzweise dem nahe. To carry the guilt of some 25 billion people in human history. Die Schuld vielleicht von 20, 25 Milliarden Menschen in der Menschheitsgeschichte, all die zu tragen. Here's the point. Hier kommt der Punkt. Whatever we experience, was auch immer wir irgendwie erleben mögen, he has experienced that as far down as it goes. Er hat das einfach bis zum Äußersten erlebt. And if he has not experienced what it means for someone to commit adultery or be gay, und wenn er vielleicht nicht erlebt hat, was es bedeutet, Ehebruch zu begehen oder Homosexualität oder Pornografie or drunkenness, oder Betrunkenheit, he knows the issue that drives people there. Er kennt doch einfach, was darunter liegt, was die Menschen dazu treibt. And he can sympathize. So kann er einfach Mitleid mit uns so haben. So when we pray, so dass, wenn wir beten, we are coming to a high priest, so kommen wir zu einem hohen Priester, der versteht. Do you know, when we did the project upstairs in 1998, als wir das Projekt oben hatten, I was young and strong, da war ich jung und da war ich kräftig. I was lean and mean. Und da war ich noch schlank. I think I carried about 1,000 pieces of sheetrock by myself. Ich habe wahrscheinlich so 1,000 Stücke Riegesplatten getragen. I just carry everything, just einfach. And by the end of it, my back, und am Ende, I mein really Kreuz, hurt my back, mir dann irgendwie verletzt, my sciatica, and I was in so much pain. Und ich hatte solche Schmerzen. Oh, I couldn't sit. Ich konnte nicht sitzen. I went to doctor after doctor, and bin zu einem like, Arzt oh nach gosh, dem anderen gegangen. I ruined my life. Oh, ich habe mich da ruiniert. Mein Kreuz, mein Kreuz. So bad. It took 6 years for the pain to go away. Es brauchte 6 Jahre, dass dann dieser Schmerz im Rücken wegging. When someone says to me, dann sagt jemand zu mir, I have back pain. Ich habe Rückenschmerzen. I know what it feels like. Ich weiß, wie es ist. I have compassion. Ich habe da Mitgefühl mit dir. I had it for 6 stupid years. Ich hatte es für 6 dumme Jahre. Jesus, there's nothing that we go through that Jesus doesn't know the nth degree about. Da gibt es nichts, was wir da durchmachen, wo Jesus es nicht zum Alleräußersten bereits erlebt hat. So when we go to him in prayer, also wenn wir zu ihm kommen im Gebet, we can pray, Lord, können wir beten, Herr, I know that you know how it feels. Ich weiß, dass du weißt, wie es sich anfühlt. I feel so weak right now. Ich fühle mich jetzt so schwach. The scripture says that he was crucified not in strength, but he was crucified in weakness. Die Schrift sagt, dass er nicht in Kraft gekreuzigt wurde, sondern in Schwäche. He took every issue, every core issue down to the nth degree. Er hat einfach alles, was da im Kern die Ursache war, hat er bis zum Äußersten selbst ertragen. And we have to just know this. Und das müssen wir wirklich zutiefst begreifen. That when we pray, when we go to him, dass wenn wir beten und zu ihm kommen, Lord, I need your help. Herr, ich brauche deine Hilfe. And I know that you know what it feels like. Aber ich weiß, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Please have compassion, help me. Bitte, hab Erbarmen mit mir, Mitgefühl. He knows how we feel. Er weiß genau, wie wir uns fühlen. And this should motivate us to go to him. Und es sollte uns motivieren, dass wir zu ihm kommen. Go to him, because the next verse says, and we'll close. Denn der nächste Vers sagt: Let us come boldly. Lasst uns mit Freimut zu ihm kommen. To the throne of grace. Zum Thron der Gnade. To receive mercy. Um Barmherzigkeit zu empfangen. And find grace in time of need. Gnade zu finden in Zeiten der Not. Last statement. Letzte Aussage. If compassion means wenn Mitgefühl bedeutet, I feel the pain of another and I do something about it, dass ich das Leid eines anderen auch empfinden kann und etwas dann auch damit tue, be sure, sei dir sicher, that Jesus knows exactly how you feel, dass Jesus ganz genau weiß, wie du dich fühlst. And when you say, Lord, wenn du sagst, I'm so crushed by this situation, ich bin so einfach zerschlagen durch diese Situation, you can be sure that a situation appears in his mind that he went through. Du kannst dir sicher sein, dass da eine Situation in seinem Sinn ist gerade, die er durchlebt hat. There's nothing we can experience that he cannot sympathize to the nth degree. Und es gibt nichts, was wir erleben können, mit dem er nicht Mitleid empfinden könnte, bis zum Alleräußersten. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. We thank you that you are God the Son. Wir danken dir, dass du Gott der Sohn bist. And we can pray to you today. Und wir können heute zu dir beten. We can pray to the Father. Wir können beten zum Vater. And to the Holy Spirit. Zum Heiligen Geist. Three persons in one God. Drei Personen in einem Gott. Inseparable. Untrennbar. Like a trio. Wie ein Trio. Playing piano and cello and, piano, and violin. Cello und Violine. Inseparable, flawless. Untrennbar, perfect, makellos, vollkommen. Unity, eine Einheit. Perfect harmony. Und vollkommene Harmonie. Maybe there's somebody here today. Vielleicht ist heute früh jemand and hier. You are in pain. Und du hast Schmerzen. Emotionally. Emotional. Or you feel distant from God. Oder du fühlst dich irgendwie fern von Gott. Or your finances. Oder deine Finanzen. Jesus grew up in poverty. He knows. Jesus ist auch in Armut aufgewachsen. Er kennt es. He knows. Er kennt das. Take a moment. Nimm dir einen Moment Zeit. And tell the Lord where it hurts. Und sag dem Herrn, wo es schmerzt. And you'll draw a tear to his eye. Und es wird einfach Tränen in seine Augen bringen. Because he loves you. Denn er liebt dich. He wants to identify with the pain. Er möchte dich identifizieren mit diesem Leid. He wants you to know that he feels it. Er möchte, dass du weißt, dass er es auch verspürt. Take a moment. Talk Nur einen Moment to the Zeit. Talk to the Lord. Und sprich zu ihm. Jesus, we come before you in our brokenness. Jesus, wir treten vor dich hin in unserer Gebrochenheit. And just let the Holy Spirit take the balm, the oil, and heal that place of pain. Lass einfach den Heiligen Geist sein wie ein Balsam, wie ein Öl, was einfach diesen Schmerz, dieses Leid einfach lindert. Heilt. That place that is deep. Einfach an diesem Platz, der einfach so tief geht. The place of loneliness. Vielleicht dort, wo du dich ganz einsam fühlst. The place of feeling abandoned. Dort, wo du dich von anderen verlassen fühlst. The place of rejection. Oder wo du Ablehnung erlebt hast. The place of being betrayed by a friend. Dort, genau an diesem Punkt, wo du vielleicht verraten wurdest von Freunden. the place of injustice. Oder wo dir Unrecht angetan wurde. When the Holy Spirit reveals something, he also wants to heal it. Wenn der Heilige Geist etwas an die Oberfläche bringt, dann deswegen, weil er es auch heilen möchte. Just let him love you in that place. Lass einfach zu, dass er dich liebt, genau an diesem Punkt. That he will never reject you. Denn er wird dich nie ablehnen. He will never, never forsake you. Er wird dich nie, nie im Stich lassen. Never abandon you. Dich nie allein lassen. And he is with you in your aloneness. Und er ist bei dir in deiner Einsamkeit. Thank you, Jesus, that you want to heal the root and not just the symptom. Danke, Jesus, dass du an die Wurzel gehst, um dort zu heilen und nicht nur die Symptome. We give you room. Und so geben wir dir das frei, wir geben dir diesen Raum in uns. We give you place. Wir räumen in dir das ein, dass du das tust. It's been a good morning. Das war ein wunderbarer Morgen. Lord, thank you. Danke, Herr. For who you are. Dafür, wer du bist. Our wonderful High Priest. Ein wundervoller Hohepriester. Who knows all of our feelings. Der all unsere Gefühle kennt. Even the very deepest ones. Sogar die allertiefsten. And we just love you and thank you. Und wir lieben dich einfach und danken dir. We commit this week to you. Wir geben dir diese Woche hin. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.